Sie schlagen dir die Türe ein, im Morgennebel kommen sie rein. Sie legen dir die Knebel an, am Handgelenk und auch am Bein, und schleifen dich ins Auto rein. Entführung wird hier niemand schreien. Kein Grund zum Schluss, kein Abschiedskuss, nur Tränen leere, die du weinen musst. Lass mich doch hier, ich will nicht mit, ihr tut mir weh, so lass das sein. Staub und Asche hinterher zu rennen, das ist bis jetzt ganz unbekannt. Jugendämtern.